Erster Gott, beschütze mich. Ich suche Hilfe bei dir. Zweiter, ich sage zu Gott, du bist mein Herr. Ohne dich habe ich nichts Gutes. Dritter, ich mag die Menschen, die Gott lieben. Sie sind sehr gut. Vierter, andere Götter bringen viel Schmerz. Ich bete nicht zu ihnen. Ich nenne ihre Namen nicht. Fünfter, Gott gibt mir alles, was ich brauche. Er hält mein Leben fest. Sechster, mein Platz im Leben ist sehr schön. Ich bin sehr zufrieden. Siebter, ich danke Gott. Er gibt mir gute Tipps. Auch nachts denke ich an ihn. Achter, Gott ist immer bei mir. Er steht neben mir. Ich habe keine Angst. Neunter, mein Herz ist froh. Ich bin glücklich. Mein Körper ist sicher. Zehnter, du lässt mich nicht sterben. Du lässt mich nicht im Grab. Elfter, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir bin ich immer glücklich.